Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie haben soeben die Platte erworben, nicht? Als kostenlose Zugabe haben wir uns erlaubt, hier hinten einen Scherz drauf zu bringen, nicht? Das ist die kostenlose Zugabe. Nicht? Das ist die. Das ist auch ein letzteriges Lied übrigens von dem Sänger der Gruppe Normal, der singt es. Das ist die Zugabe, nicht? Das kannst du auch nicht. Und deswegen ist jetzt die EP drauf, nicht? Die Stuttgart über alles, nicht? Die ist jetzt da drauf. Und da muss ich sagen, nicht? Das ist eine faire Sache, nicht? Die ist kostenlos da drauf gemacht worden, nicht? Da gibt es so etwas, nicht? Da muss ich Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus. Keinen Sinn, weil das ist dir alles hin. Politik, Politik.